dieser Kottfolge ist noch Freitag. Lege ich mein Herz hinein, wird es langsam übertönt und wird nicht mehr dasselbe sein. Dieses Lied ist wieder viel zu kurz, zu kurz für all das wahre Leben. So gleicht es einem dieser Fotos von einem Moment leider verpasst, versäumt, verpasst, versäumt. Lass die Musik endlich verstummen, die Höhen und den Bass. Lass uns das wahre Leben wieder leben. Momente, die man vergab, vergab, vergab, vergab, zu leben, vergaß zu leben.